Die Größe eines Menschen misst sich weniger an seinen Siegen als an seiner Fähigkeit, Niederlagen zu meistern. Jürgen Möllemann war auf gutem Wege, als er am Vormittag die Trennung von Jamal Karsli auch in der Fraktion bekannt gab und sich honorisch bei den jüdischen Mitbürgern entschuldigte, falls er ihre Gefühle verletzt haben sollte. 3 Stunden später vermochte er nicht mehr über seinen Schatten zu springen und nahm Michel Friedmann von seiner Entschuldigung aus. Nun spricht es ja nicht gegen ein Land, wenn der Vorwurf des Antisemitismus als so ehrverletzend empfunden wird, dass man ihn nicht einfach wegstecken kann. Dennoch träumt man davon, die Tugend des Trappistenordens, das Schweigegebot, wenigstens als Teilzeitübung für Politiker einzuführen. Da die Auseinandersetzung alle theatralischen Elemente einer amerikanischen Soap enthält, drückt sie die gewichtigen Skandale in den Schatten. So die Tatsache, dass krebserregende Stoffe längst in die Nahrungskette gelangt sind und belastete Lebensmittel in Kindergärten verzehrt wurden. Wir berichten über beides, den Fall Möllemann und die Regierungserklärung zur Lebensmittelsicherheit. Außerdem geht es um die Aktuelle Stunde zur Steuerschätzung, um das Gutachten der Hessischen Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung, um neue Vorwürfe gegen Edmund Stoiber im Untersuchungsausschuss und um die Frühjahrstagung der NATO-Verteidigungsminister. Dann natürlich Fußball. Und unsere anschließende Sendung Hintergrundpolitik hat den Protest gegen die LKW-Maut zum Thema. Unser erstes Thema hier, zähe Entspannung zwischen den Liberalen und dem Zentralrat der Juden. Zunächst aus Berlin, Dirk Müller. Es ist eine Welle der Erleichterung, die am Vormittag durch die gesamte Partei geht. Endlich die erlösende Nachricht aus Düsseldorf. Endlich das vermeintliche Ende der Störmanöver von Jürgen Möllemann und Jamal Karsli, die die FDP in eine tiefe Krise gestürzt haben. Der Parteichef hat nach langem Zögern alles auf eine Karte gesetzt, ein Ultimatum gestellt und gewonnen. Ich stelle fest, dass der parteilose Abgeordnete Karsli gestern Abend die Landtagsfraktion der FDP verlassen hat. Wer jetzt weiterhin der FDP antisemitische Tendenzen unterstellt, betreibt ein ebenso durchsichtiges wie schäbiges Spiel und legt die Axt an die Wurzel der Gemeinsamkeit der Demokraten. Also der Appell an die anderen Parteien, vor allem in Richtung Koalition, den Streit nun so schnell wie möglich zu beenden. Das will Westerwelle offenbar auch mit seinem Vize. Jürgen Möllemann hat mit seiner Erklärung heute für Klarheit gesorgt. Das begrüße ich. Jürgen Möllemann ist mein Stellvertreter, er bleibt mein Stellvertreter und ich werde weiterhin mit ihm als einer sehr starken Persönlichkeit an der Verwirklichung der Strategie 18 arbeiten. Westerwelle und Möllemann ab heute wieder im Tandem. Mal sehen, wie lange das hält. Ein Kommentar im Thomas-Dehler-Haus. Konsequent nun unseren Kurs halten, so lautet jetzt die Parole der Liberalen, Fraktionschef Wolfgang Gerhardt. Auch ich hatte in den letzten Tagen Bedenken, dass der öffentliche Eindruck entstehen könnte, wir veränderten den politischen Standort der FDP. Dass sie nicht ihren Standort aus der Mitte nach rechts verschiebt, dass sie nicht die falschen Stichworte, sondern dass wir werben mit unseren politischen Zielen um eine Wählerschaft, die die Mitte stärker machen soll. Die SPD hingegen hat daran noch ihre Zweifel, der parlamentarische Geschäftsführer Wilhelm Schmidt. Ich bin sehr froh darüber im Interesse der jüdischen Menschen in Deutschland, dass der Teil Antisemitismus offensichtlich abgeräumt ist. Aber die FDP hat trotzdem eine Rechtswende vorgenommen und an der werden wir uns weiterhin abzuarbeiten haben. Die Entschuldigung Möllemanns, der Rückzug Karslis, auch der Zentralrat der Juden begrüßt noch am Mittag die Nachrichten aus Düsseldorf. Ist der Streit damit ausgeräumt? Präsident Paul Spiegel. Also der ist zunächst einmal beendet. Allerdings, das werden Sie vielleicht verstehen, hat diese Auseinandersetzung in den letzten Wochen schon bei jüdischen Menschen, nicht nur in diesem Lande, Wunden geschlagen. Und ich hoffe, dass diese in nächster kurzer Zeit auch verheilt werden. So bietet Spiegel der FDP auch ein klärendes Gespräch an. Doch dann, völlig unerwartet, legt am frühen Nachmittag Jürgen Möllemann noch einmal nach. Diese Entschuldigung galt den in Deutschland lebenden jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern. Dem Journalisten Michael Friedmann galt sie überhaupt nicht. Den halte ich unverändert für einen aggressiven, arroganten Typ, der wirklich jetzt mal was wegräumen muss. Wiederholt also eine harte Attacke gegen Michael Friedmann. Der Streit ist wieder aufs Neue entfacht. Die Antwort Friedmanns. Mit diesem Nachtreten zeigt Jürgen Möllemann, wessen Geistes Kind er ist. Und für meine Begriffe richtet er sich damit endgültig selbst. So macht Paul Spiegel klar, mit Möllemann gibt es kein Gespräch. Immerhin, Spiegel ist bereit, sich mit Guido Westerwelle an einen Tisch zu setzen. Am Vormittag hatte der Landtag Nordrhein-Westfalens über die Kontroverse debattiert. Was Jürgen Möllemann dabei bekannt gab, war angesichts der Beratungen gestern Nacht so überraschend nicht. Überraschend die Schnelligkeit, mit der man sich auf die neue Lage einstellt. Aus Düsseldorf, Volker Wagener. Am Montag nach der Sondersitzung des FDP-Landesvorstandes sah Jürgen Möllemann noch wie der Sieger aus. Westerwelles Autorität war angegriffen, die Mehrheit der Partei hatte das Nachsehen. Doch heute verkehrten sich die Verhältnisse wieder bei den Liberalen. In Sachen Jamal Karsli verkündete Jürgen Möllemann eine Entscheidung. Und die soll der grüne Überläufer ganz alleine herbeigeführt haben. Gestern Abend um 18 Uhr erreichte mich folgender Brief. Sehr geehrter lieber Herr Möllemann, im Anschluss an die Fraktionssitzung heute Nachmittag möchte ich Ihnen eine Entscheidung mitteilen, die mir sehr schwer gefallen ist. Ich bitte Sie um Verständnis, wenn ich auf meine Mitgliedschaft in der FDP-Landtagsfraktion verzichte. Das heutige Schreiben von Herrn Westerwelle hat mir gezeigt, dass ich nur um den Preis einer für die liberale Sache überaus schädlichen Konfrontation zwischen Ihnen und Herrn Westerwelle in der Fraktion verbleiben kann. Und wenig später ließ der kritisierte FDP-Landeschef dann auch noch die von vielen geforderte Entschuldigung folgen. Diese Äußerung im Zorn habe ich als Fehler öffentlich bedauert. Sollte ich damit die Empfindungen jüdischer Menschen verletzt haben, möchte ich mich bei diesen entschuldigen. Jürgen Möllemanns Kurskorrekturen waren die entscheidenden Momente einer Landtagsdebatte zum Thema Antisemitismus, der es an deutlichen Worten nicht mangelte. SPD, CDU und Bündnisgrüne hatten einen gemeinsamen Antrag eingebracht. Was Silvia Löhrmann, Fraktionschefin der Grünen, Möllemann vorhielt, gehörte zum Standard der Kritik aller Redner am FDP-Vorsitzenden an diesem Tag. Ich glaube nicht, Herr Möllemann, ich glaube nicht, dass Sie ein Antisemit sind. Genau genommen, ich weiß es nicht. Aber eins weiß ich. Antisemitische Ressentiments zu funktionalisieren, um so Wählerstimmen zu rekrutieren, ist vielleicht noch schlimmer. Jürgen Rüttgers, Fraktionschef der CDU im Landtag, erinnerte Möllemann daran, dass es keine Normalität abseits der eigenen Geschichte und seiner historischen Schuld gebe. Direkter versuchte es Wolfgang Clement. Der Ministerpräsident ging auf das ein, was er zwischen den Zeilen der umstrittenen Möllemann-Äußerungen herausgehört haben will. Es kommt, das können Sie nicht bestreiten. Und da nutzen auch nicht ein paar Zitate etwas. Es kommt sehr auf die Form an, in der wir das tun. Auf die Untertöne und auf die Assoziationen, die geweckt werden. Der Vielgescholtene hörte sich die Vorhaltungen ruhig und nachdenklich an. Auch Clement attestierte ihm, kein Antisemit zu sein, doch er forderte ihn eindringlich auf, das Ruder herumzureißen. Sie müssen umkehren. Der Weg, den Sie eingeschlagen haben, ist falsch. Der Weg, den Sie hier eingeschlagen haben, ist falsch. Und wenn ich Ihnen das ganz persönlich sagen darf, wenn ich erlebe und wahrnehme, wie Sie jetzt anhand einzelner Zitate arbeiten, dann wird mir klar, dass Sie sich verrannt haben. Am Ende eines aufsehenerregenden Vormittags gab sich Möllemann schon wieder aufgeräumt und zuversichtlich. Westerwelle habe ihn schon angerufen und ihm uneingeschränkte Zusammenarbeit signalisiert, teilte er mit. Und auch ein paar Worte über seine Kritiker aus den eigenen Reihen brachte er in Umlauf. Bis auf Hans Dietrich diktierte er im kleinen Kreis vor dem Plenarsaal den Journalisten in die Blöcke, seien ihm die anderen egal. Um seinen ehemaligen Mentor Genscher aber tue es ihm leid. Mit Zweifel am Wahrheitsgehalt der Aussagen von Unionskanzlerkandidat Edmund Stoiber haben Koalitionsabgeordnete nach neuerlicher Lektüre bekommen. In seinem Tagebuch »Was bleibt, ist Zuversicht« von 1999 hat der frühere Schatzmeister der CDU Walter Leisler-Kiep unter Montag, 8. Oktober 1979 notiert, Zitat, um 15 Uhr mit Lütje und Geißler, dann mit Stoiber und Spilke. Die Besprechung über den Wahlkampfetat verläuft einigermaßen friedlich. Und später unter Montag, 11. Februar 1980 in München, um 9 Uhr Gespräch mit Stoiber in der sehr luxuriösen neuen Landesleitung. Er ist voller Dank für die Finanzierungsregelungen des Wahlkampfes. Dazu stellt SPD-Obmann Frank Hofmann fest, in seiner Vernehmung hat Herr Dr. Stoiber immer wieder betont, dass er in seiner Funktion als Generalsekretär mit den Finanzen nicht befasst war, höchstenfalls am Rande. Er hat damit den festen Eindruck vermittelt, dass das Thema Finanzen, Geld, Spenden nichts von seiner Funktion berührt war. Weshalb führt aber dann Dr. Stoiber gemeinsam mit dem CSU-Landesschatzmeister eine Besprechung mit dem Bundesschatzmeister der CDU, mit Walter Leisler-Kiep, über den Wahlkampfetat? Hans-Christian Ströbele von den Bündnisgrünen hat noch eine andere Quelle gefunden. Er zitiert aus dem 1999 erschienenen Buch »Den Kanzler im Visier« von Friedrich Voss, der 1979 und 1980 das Bonner Wahlkampfbüro des damaligen Kanzlerkandidaten Franz Josef Strauß leitete. März 1980.